Züge fahren, eile nicht mit deinem Wagen. Geh zu Fuß, geh ein Stück, geh mal zu Fuß. Lass deine Uhr zu Hause, gönne dir mal eine Pause. Lies ein Buch, lies dich fest, ja, lies ein Buch. Zieh nicht nervös an deiner Karo, hey, zeig nicht immer fett, nur deine Zähne. So mein Lied, wenn du kannst, ja, du kannst. Au! Hey Mann, halt doch mal an. Hey Mann, halt doch mal an. Au! Hey Mann, halt doch mal an. Hey Mann, halt doch mal an. Sprich mal nicht.